Deutschland Ende der 60er Jahre. Im Untergrund der hiesigen Musikszene begann es zu brodeln. Krautrock nannte man den Bastard. Er nährte sich von allem, was in jener Zeit durch junge Köpfe geisterte. Verarbeitete Einflüsse von Dutschke bis Hendrix, von LSD-Sounds bis zum Free Jazz, von ethnischen Elementen bis zu Anleihen aus moderner E-Musik. Amondyl, Can, Kraftwerk, Tangent Dream, Faust, Neu. Die Musik dieser Bands war roh und experimentell und klang anders als die von Jefferson Airplane, Zappa oder Pink Floyd. Inspiriert von Psychedelia, Mystik, Science Fiction und Religion, erkundeten kosmische Kuriere damals am liebsten andere Welten und Galaxien. Möglichst weit weg von der Last der jüngeren deutschen Geschichte. Klaus Schulze, Pionier elektronischer Popmusik. Früher hast du dann eben halt Gitarristen, Schlagzeuger gesehen, Sänger und was weiß ich alles. Auf einmal sitzt da einer alleine mit 1000 Kabeln da so rumgesteckt und so Ding, da laufen Lichter, die blinken und daraus kommt eine Musik und das macht er ganz alleine und eine Stunde lang macht er ein Stück. Und es bringt dich natürlich ein bisschen in Trance, ne? Das ist schon richtig, aber das hatte bestimmt nichts mit hochgeistiger oder meditativer Sache für uns zu tun. Es war einfach unser neues Musikgefühl oder unsere neue Möglichkeit, eine andere Musik zu schaffen. Und wir haben schon Spaß dran gehabt. Inmitten der Unruhen und Krawalle des Jahres 1968 beschlossen die Stockhausen-Schüler Irmin Schmidt und Holger Tschukai in Köln zusammen mit dem Beatgitarristen Michael Karoli und Trommler Jaki Liebezeit die Band Can zu gründen. Tangerine Dream hatten ihren ersten Auftritt an der Technischen Universität Berlin. Auf den Essener Songtagen spielte im gleichen Jahr die Münchner Politkommune Amondyl wilde Freak-Out-Musik. Dass in Deutschland eine neue Musikszene entstanden war, war weder zu übersehen noch zu überhören. Michael Rother, Mitglied der Bands Kraftwerk, Neu und Harmonia, erinnert sich. Die Aufbruchsstimmung, die es zu der Zeit gab, also jetzt von 68 weitergehend, hat sicherlich das ermöglicht, auch die Durchsetzung innerhalb der Musikwelt. Einige waren mutiger oder radikaler und andere waren eher traditioneller. Es war auf jeden Fall eine Zeit, in der nach vorne geguckt wurde und der Versuch unternommen wurde, kulturelle Identität im weitesten Sinne auch in Deutschland von diesen modern orientierten Musikern zu kreieren. Anfang der 70er Jahre sorgten die ersten deutschen Bands und Musiker mit ganz eigenen musikalischen Visionen nicht nur im Inland, sondern auch international für Furore. In ihrer Musik hatten Tangerine Dream, Popol Vuh, Faust, Cluster und all die anderen die angloamerikanischen Einflüsse hinter sich gelassen. Halb ehrfürchtig, halb herablassend bezeichneten vor allem die Engländer die neue Musik aus Germany in Anlehnung an den Amondyl-Song »Mama Dül und ihre Sauerkrautband spielt auf« als Krautrock. Henning Dedekind hat über diese politisch und kulturell abenteuerliche Zeit ein erstaunlich nüchternes und unromantisches Buch geschrieben. Mit fast schon wissenschaftlicher Akribie und einer Vielzahl von Interviews werden in Krautrock sowohl die gesellschaftlichen Zusammenhänge als auch die ästhetischen Entstehungsbedingungen dieses Soundtracks der Revolte geschildert. Das ist allemal interessant und aufschlussreich. Die ungebrochene Magie der Musik aber, die damals in Deutschland entstand und bis heute fortwirkt, vermittelt das Buch nicht. Das ist bisher nur dem Krautrock-Sampler von Julian Cope gelungen, einem exzentrischen Engländer, der bei seinen Schwärmereien allerdings oft übers Ziel hinausschoss. Bei Dedekind nun hat man den Eindruck, er habe fast dagegen angeschrieben. Den bizarren, sicher auch drogeninduzierten Trips von Rolf-Ulrich Kaisers kosmischen Kurieren zum Beispiel begegnet er eher mit Vorurteilen, nicht mit der Offenheit eines neugierigen Hörers. Jean-Hervé Perron von der radikalen Formation Faust. Wir waren jung, wir waren kompromisslos. Ja, fuck it all. Wir waren verzehrt von einem inneren Feuer, die keine löschen könnte. Also nun keine. Auch nicht mit Geld und auch nicht ohne Geld oder mit Drohung oder sonst was. Naja. Nein, das war nicht schwierig für uns. Das war selbstverständlich. Die Welt gehört uns und die Welt wartet nur auf uns. Der Autor des Krautrock-Buches, der in Stuttgart lebt, lässt bei genauem Hinsehen vorwiegend Musiker aus dem süddeutschen Raum zu Wort kommen. Wirklich wegweisende Protagonisten aus den kreativen Zentren Berlin, Köln und Düsseldorf werden allenfalls aus Sekundärquellen zitiert und rücken in den Hintergrund. Das verzerrt das Gesamtbild. Kuriosa des Krautrock, wie die kühnen Experimente von Achim Reichel oder frühe Weltmusikerkundungen von Eberhard Schöner, finden gar keine Erwähnung. Wäre man ein Erbsenzähler, könnte man weitere Unterlassungen auflisten. Michael Rother wird seinen Klassiker Flammende Herzen schmerzlich vermissen. Ken und Kran werden sich über Ungereimtheiten in ihren Bandbiografien wundern. Und Klaus Schulze wird sich ärgern, dass er zu einer unbedeutenden Randfigur des Krautrock degradiert wird. Aber das sind Kleinigkeiten. Im Großen und Ganzen ist Henning Dedekind mit Krautrock eine lesenswerte Bestandsaufnahme eines wichtigen deutschen Kulturphänomens und seiner Nachwirkung gelungen. Nur das Referenzwerk, das alle Aspekte des Krautrock zufriedenstellend ausleuchtet, das steht weiterhin aus.